Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht für unter uns 2. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Mitraten natürlich erwünscht. Und nun geht's los mit A, der Kurzform von Ach. Viel Spaß! Ja, und mir hat geschrieben die Christine, denn die hat uns 10 Hinweise geschrieben. Seid ihr schon ganz aufgeregt? Die Christine? Nein. Die Christine. Ich habe eine gewisse Routine. Christine. Die Christine Hofmann, genau. Ja, das ist, Die Christine Hofmann. Jawohl. Die Christine. Na, das ist natürlich schön. Ja. Ich muss jetzt noch ganz kurz, ich habe jetzt nämlich eine ganze Aufnahme lang mich so etwas gekrümmt, weil ich vergessen habe, meinen Mikrofonhalter etwas nach oben zu schieben, weil der immer so knirscht. Jetzt, ich mache das mal kurz. Lasst mal eine Pause, der Philipp lässt eh drin, aber lasst mal eine Pause kurz für mein Mikrofon stehen. Ich werde mir auch meine Webcam jetzt mal besorgen, weil ich gucke hier nämlich gerade aus auf den Text und ihr seid aber links so. Das ist mega awkward. Was dann, mach mal eine Pause, hast du eigentlich nicht verstanden. Bevor der Diss. Ja, Webcams. Das ist das neue Gold. Also machen wir jetzt gerade eine Pause? Ich blicke nicht durch. Nein. Ist schon vorbei. Ach, die Pause war schon. Das ist so wie der Augenblick. Schon. Wenn du merkst, der ist da, ist der schon wieder vorbei. Die Pause war, während du geredet hast. Oh Mann, ich habe meine Schwester hat ein zweites Kind gekriegt. Und der Ben ist jetzt, der ist jetzt 6 Monate alt. Und what? Und auf jeden Fall, ihr kennt es doch, wenn man so elektrostatisch aufgeladen ist. Und ich habe ihm einen Kuss gegeben auf die, und dann, auf die und Wange. Dann ein Kind gekriegt. Was? Nein, ich hab ihm einen Schmatz auf die Wange gegeben und es hat so gespratzelt und dann hat er mich angeguckt, wie ich ihm weh tue. Und dann hat er das Weinen angefangen. Es hat mir das Herz gebrochen. Wow. Es hat gefunkt zwischen euch. Ja. Keine Ahnung. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und dann hat seine Schwester im Hof so Hasenkötel aufgesammelt und wollte sie ihm geben. Das war ein sehr spektakulärer Tag. Klingt nach großer Freude. Ja, keine Ahnung. Ach, Udo. Hinweis 1. Ich wurde am 7. Oktober 1946 in Wien geboren. Geh in Wien. Heider. Nein. Heider, nein. Heide. 1946, gell? 1946. Korrekt. Diego Maradona. Es ist 1946 und es ist in Wien. Ich versuche mir auch in letzter Zeit immer, es sterben ja irgendwie immer bekannte Leute und ich versuche mir das immer alles zu merken und es klappt einfach nicht. Aber bei Maradona hätte ich es mir jetzt, auf den habe ich noch auf den richtigen Moment gewartet. Der ist bei mir am gleichen Tag wie George Best gestorben. In der letzten Folge hattest du ja auch erwähnt, dass Karl Dall kürzlich gestorben ist. Ja, ist auch so einer. Auch einer von denen. Von diesen Sterbenden? Einer von denen. Ist es Karl Dall? Ich glaube, der war nicht aus Wien. Richtig. Oh. Also, richtig, dass er nicht in Wien geboren ist. Oh. Ah, okay. Ah, war kurz missverständlich. Ich habe keine Ahnung, Filippo. Ja, Hinweis Nummer 2. Ich war knapp 7 Jahre, als ich in die Schule kam, durfte dort aber nicht bleiben. Meine Lehrer schickten mich nach Hause, weil ich noch zu verspielt war. Der zweite Versuch, ein Jahr später, hat dann zwar geklappt, aber trotzdem war ich in der Schule faul und habe lieber schon mit 13 geraucht, mit meinem Hobby nachgegangen und habe dann die Matura mit fast nur 4 gerade so bestanden. Kenne ich noch jemanden? Karl Dall? Tja, können wir mal machen. Also. Hinweis 3. Ich reiste gern und viel durch ganz Europa. Am liebsten mit Autostopp. Etwas, wo ich das Gefühl habe, dass das einfach seit den ganzen Apps so. Mögen sie alle gar nicht genannt sein, explizit, dass sich das irgendwie so ergeben hat. So per Anhalter fahren. Was ist denn? Aber Autostopp ist Anhalter. Ja, schon, ne? Ah, okay. Ich habe Autostopp, das ist jetzt kein Ausdruck, der mir geläufig ist. So. Ich glaube, im Französischen sagt man auch Lotostopp. Also sozusagen so dieses Hand raus, sinken und dann hält der einen an. Du sagst schon stoppen. Stoppen halt. So, Autos stoppen. Das ist ein Synonym für per Anhalter fahren. Aber ich wollte gerade sagen, mir wäre jetzt auch das per Anhalter fahren so das Geläufigste eigentlich. Ja, aber also bei mir früher war das schon so, komm, kann uns da jemand da und da hinfahren? Nee, komm, wir stoppen. So, das ist schon gängig, bei uns zumindest. Aber es stimmt, mir kommt es auch so vor, als das letzte Mal, dass ich überhaupt jemanden gesehen habe, der seinen Daumen raushält, ist bestimmt schon Jahre her. Ja, du bei mir auch. Und der war blutverschmiert. Ich habe angehalten. Ja. Ich wollte sagen, ich habe mal jemanden mitgenommen, der auf der Walz war mit zuletzt. Ist aber sonst einfach ein ganzes Stück wieder her. Habt ihr das gemacht? Okay. Auf die Walz gehen? So Informatikwalz mit auch Einschränkungen. Ich hatte das mal getwittert an dem 1. April. Ja, ja. Und zwar die Leute, die auf die Walz gehen, die dürfen ja nur eine begrenzte Menge an Sachen mitnehmen, nur so einen gewissen oder so ein Minimalismus leben. Ne? Also, keine da, mal ganz kurz, ich glaube, man kann nicht mehr voraussetzen heutzutage, dass das bekannt ist. So. Du hast glaub, ja. Das ist okay. Okay, fassen wir es kurz zusammen. Das ist so eine Art selbst auferlegte Wanderschaft, die man auch heute noch machen kann, nach dem Ende der Ausbildung. In der Regel bei Handwerksberufen, so bei Zimmerern, ist das, glaube ich, das Geläufigste eigentlich. Und das sind dann Leute, die sagen, alles klar, ich komme für, ich glaube, normalerweise ist es ein ganzes Jahr, nicht mehr in den Umkreis meiner eigenen, ja, Ecke, wo ich herkomme. Ich glaube, früher war da die Idee dahinter, dass man nicht den eigenen Leuten Konkurrenz macht. Und dann zieht man durch die Lande und verrichtet gegen vergleichsweise kleines Geld bei den Leuten, ja, so Lohn- und Frondienste, sodass man eben über die Runden kommt. Und es gibt auch so einen gewissen Kodex an Dingen, die man da mitnehmen darf, welche man nicht haben darf. Und na, also toll, dass du nicht einfach immer zu Hause anrufen kannst und dir Geld geben kannst und davon im Hotel schlafen. Also, dass sowas nicht geht. Und ich hatte eben mal genau diese Idee, naja, ich behaupte einfach mal am 1. April, ich gehe jetzt auf Informatikwalz, da habe ich auch ein Handy zum Beispiel dabei, das darf ich, aber da darf ich irgendwie nur, keine Ahnung, mit 128 Kilobaud ins Internet gehen und ich darf am Tag nur ein halbes Megabyte aus dem Internet beziehen, also so, dass man auch so Regeln hat, die man sich auferlegt und man darf... Ich darf nur 70 Zeichen twittern. Oh, das wäre echt ein bisschen, es wäre echt ein bisschen witzig. Ja. Ich finde, jetzt überhaupt nichts mit... Hat jetzt überhaupt nichts mit der Sache zu tun, aber habt ihr den Typen gesehen, der neulich an ein Tape-Deck, an ein Kassettenlaufwerk, also Computerlaufwerk, einen Plattenspieler angeschlossen hat und ein Betriebssystem von einer Vinylschallplatte in den Rechner geladen hat? Es war FreeDOS, das Betriebssystem FreeDOS. Wie absurd geil. Ja, ja, super gut. Ja, der war bestimmt auch auf der Walz. Ja. Okay, zurück zu unserer Geschichte. Ist es Udo Walz? Nein. Oh, das wäre jetzt richtig geil gewesen, ey. Leck mich am Arsch. Oh. Boah, wäre das gut gewesen, ey. Das wäre echt der Hammer. Ich finde es fast schade, dass es nicht Udo Walz ist. Können wir einfach so tun, als wenn das wäre. Können wir einfach die Hinweise umschreiben schnell? Er lebt noch, oder? Das wäre so geil, wenn die Christine sich einfach, what the fuck, das war überhaupt nicht der. Wir schaffen uns unsere eigene Realität. Ja. Einfach so eines gleitet dann irgendwie so ab in immer absurdere Hinweise und so, hä, Moment. Und liegt auch erst ein halbes Jahr bei uns und dann ist die Person gestorben und da kommen so laute Sachen raus, die dann erst posthum rauskommen und wir hatten sie vorher schon. Wir hatten auch noch nie eine 1. April-Folge, oder? Nee. Aber auch, hab ich weil bis wir... Habt ihr wieder vergessen, aber... Habt ihr nicht mal Karl Ransayer gemacht? Nein. Nee, über den haben wir nur mehrfach schon gesprochen. Okay. Der ist übrigens tot. Oh. Hinweis 4. Nach dem Wehrdienst verweigerte mir die Akademie für darstellende Künste in Wien die Aufnahme. Mein Studium der Philosophie und Psychologie Universität brach ich nach 7 Semestern ab. Gearbeitet habe ich dann erstmal beim ORF. Okay, passt zeitlich nicht, aber es liegt einfach zu nahe, jetzt Adolf Hitler zu sagen. Der dann beim ORF gearbeitet hat. Die Wiedergeburt von Adolf Hitler. 1945 gestorben, 1946 wiedergeboren. Oh mein Leute. Hinweis 5. Mit 22 lernte ich meine erste Frau kennen. Wir trennten uns 1985. Meine zweite Frau heiratete ich 1992. Ich habe insgesamt 4 Kinder. Hinweis 6. In meinen kritischen Texten habe ich immer hinter Fassaden der Menschheit geblickt und Wahrheiten ausgesprochen, die nicht gerne gehört wurden. Gerne im Dialekt. Obwohl ich seit 1967 meiner Passion nachging, gelang mir der Durchbruch erst 1975. Ich empörte mich über die unangebrachte Garderobe eines Kaffeehausbesuchers. Aber Falco hat man schon, oder? Falco? Hat man schon Falco? Ich hätte schon gedacht, auch nicht Falco. Ja. Es ist nicht Falco, genau. Okay. Hatten wir schon, aber es ist trotzdem Falco. Es ist auch schon vorgekommen, tatsächlich. Ja, deswegen ist es so witzig. Ja. Ich war jetzt kurz bei Konstantin Wecker, aber ich glaube, der ist auch nicht aus Österreich und lebt auch noch. Leider lebt er noch. Wir sind schon angekommen beim Fakt, dass wir traurig finden, dass Menschen. Achso, haben wir das nicht als neue Regel? Achso, das war mehr, hab ich geträumt. Vielleicht. Jürgens neues Format: 10 Hinweise auf eine Person, von der Jürgen wünschte, dass sie tot wäre. 10 Hinweise auf irgendwen und Antwort bei Frage 8 ist immer richtig. Ja. Das wäre mal ein Format. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wow. Das sind meine Worte, nicht Jürgens. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob ich einen Anwalt brauche, wenn ich das jetzt kommentiere, aber. Nein, nein. Ich mach's mal nicht. Aber der ist ja schon tot für dich. Wow, ey. Ihr wisst schon, dass ich überhaupt keinen Bock habe zu schneiden, ne? Hinweis. Brauchst du doch nicht. Auf ein Ehrengrab der Stadt Wien, das Künstlern meiner Größenordnung zusteht, habe ich bewusst schon zu Lebzeiten verzichtet. Meine Asche wurde an der Küste Mallorcas ins Meer gestreut. In Wien wurde 2009 ein Steg nach mir benannt. Warum lässt man sich auf Malle ins Meer kippen, wenn man nicht irgendwie, wahrscheinlich ist es so einer, so Mickey Krause oder ein Einschulung von vorher. Es ist Hans Medium, nachdem ist das Medium-Steg benannt. Das ist der Holzfäller. Hinweis 7. Bei den Dreharbeiten in Andalusien hatte ich einen schweren Motorradunfall, bei dem ich lebensgefährliche Verletzungen davon trug. Übrigens, mir ist gerade aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich es vorgelesen oder korrigiert habe schon, das merkt dann der Schnitt Philipp erst, dass jetzt Hinweis 8 kam und jetzt Hinweis 7. Das ist ja cool. Nein, du hast es nicht gemerkt. Das steht aber auch hier so, von daher lasse ich das mal so stehen. Du verwirrst mich. Ja. Hinweis 9. Ich trat seit den frühen 70ern als Solokünstler mit Band und später eine Formation mit 2 weiteren Kollegen auf. Von mir und mit mir gibt es 55 Studioalben und 10 Livealben. Das ist viel? Ja. Dominik, das ist doch dein Metier. Ja, österreichische Künstler für 100. Hinweis 10. Meine beiden Kollegen sind immer noch einzeln auf der Bühne zu sehen. Ich verstarb leider am 21.06.2007 an Lungenkrebs. 2007? Ja. Keine Ahnung. Weil die Lösung noch nicht kam, werfe ich euch mal die kleinen Ergänzungen an bei. Man sollte von ihm unbedingt das Lied Die Ballade vom versteckten Jury-Fetzen anhören. Okay. Die Dreharbeiten 1984 waren zu dem Videoclip Weiße Pferde. Das Lied, auf das ich anspiele, ist natürlich Your Schau, das Lied über den nackerten Inhaber. Ist wieder ein typischer Fall von all deine Worte vernehme ich, aber sie sagen mir nichts. Ja. Und also ich habe auch das Gefühl, dass man jemanden mit 55 Studioalben vielleicht kennen könnte, auch über die Landesgrenzen hinaus. Ja, aber und meine 2 Kollegen waren natürlich Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich. Ah, die zusammen anderen beiden kenne ich, aber ich muss sagen, dass die Solo-Karriere des Dritten im Bunde mir, glaube ich, nicht so viel sagt. Aber ja, dann löse ich einfach auf. Ich bin der österreichische Liedermacher und Pionier des Austropops Georg Franz Schurli Danzer. Noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ja, Aber ja, bringt ehrlich gar ist er. Ja, das ehrlich wert sagen. Am längsten. Aber die anderen beiden, das ist wie neulich wie mit Mathematikern, das ist ein typischer Fall von, ich habe wieder eklatante Lücken in meinem Allgemeinwissen und ich habe das Gefühl, wenn ich die anderen beiden kenne und schätze, sollte ich auch den kennen. Also liebe Christine, vielen Dank, dass du meine Schwächen offenbarst und mich quasi in diese Richtung schubst und ich werde mal reinhören. Also er hat auch eine überdurchschnittlich lange Wikipedia-Seite, von daher, also wahrscheinlich müsste man ihn wirklich kennen. Wikipedia, na dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und schickt auch ihr uns eure Hinweise. Kreativ aufbereitet sind sie uns am allerliebsten. Pionier des Austropop. Ich wusste gar nicht, dass das eine Musikrichtung ist. Ist sogar verlinkt. What? Es ist sogar eine verlinkte Musikrichtung. Oh mein Gott. Jetzt geht's ab. Austria-Pop für 500. Verlinkte. Für Schilling. 500 Schilling. Nee, ich dachte jetzt eher verlinkte Musikrichtungen. So. Danke. Tschüssi. So, jetzt lese ich euch mal hier die Künstler vor und dann wisst ihr, wen ihr alles auch nicht kennt. Kurt Hauenstein, Waterloo und Robinson, Goldie Enns. Du hast vollkommen Enns. Recht, ich kenne die wirklich nicht. Ja, klingt jetzt bei euch? Willi Resetaritis. Du Resetaritis klingt ganz langsam aus. Wenn du es dreimal in den Spiegel sagst, dann... Witzig, dass sie auch die erste allgemeine Verunsicherung genannt ist. Ja, die wollte ich gerade schon, aber dann war es mir zu peinlich. Habe ich nicht, für mich behalten. Macht er eh nicht. Günther Tirmischl und Gerd Steinbecker. Ah doch, die könnte man kennen. Oh, SS. Die sind von STS. Danke, tschüssi. Hubert von Geusern, den kenne ich. Die Attwänger. Danke, tschüssi. Ausseher Hartbradler. Oder wie die Österreicher sagen, ciao Papa. Tammy also Harrison, auf. Sabine mit Z am Anfang. Diese Aufnahme ist vorbei. Luttenberger Klug. Boah, das ist so hart, nicht jemand einfach ignoriert. Der Philipp ist schon gar nicht mehr da. Ich gebe nur Material zum Schneiden. Die Holstuno Armusik Big Band Club. Ein Wort. Ohne Bindestrich. Ich muss jetzt auch mal niesen. Oh, hier unten ist noch eine alphabetische Liste. Boah, ey, kann ich hier vorlesen. Ich fange mal bei A an. Achtung, Liebe. Alk Bottl, Alexander Göbel, Alf Kraulitz, André Heller, wir sind immer noch bei A. Andreas Gabalier, Andi Baum, Arik Brauer, Art Boys Collection, Aschenputtel. Okay, Aschenputtel in Klammer Band. Attwänger, Ausseher Hartbradler, Austria 3, Austrofred, Austrotrop, Bilderbuch, Bingo Boys. Bulatschink. Das habe ich auch schon mal gehört. Boah, sind die jung. Oh mein Gott. Bulatschink, Boris Bukowski, Boys from Herr Neuss, Karl Peyer, Christina Stürmer, Conchita Wurst, Kontakt, Koshiba, Denk, Dieter Ötzi, DÖF, Drahti Wabel, Duomet.